Donnerstagabends, Krimi-Termin in Bayern 2 Radio. Heute, liebe Krimi-Freunde, unternehmen zwei junge Menschen eine Zeitreise. Aus dem 22. Jahrhundert in das Jahr 1938. Ich wünsche Ihnen dazu spannende Unterhaltung. Wo bist du? Joe, sagen Sie einfach Joe. Susan, was ist? Ich habe eine weite Reise hinter mir. Hörspiel nach einer Erzählung von Ray Bradbury. Funkbearbeitung Erwin Neuner. Das Feuerwerk war wunderschön. Raketen stiegen in die linde Luft Mexikos und zerplatzten zu blauen und weißen Sternschnuppen. Eigentlich hätten wir uns davor fürchten müssen. Es konnte uns an andere, schreckliche Dinge erinnern. Aber alles war gut und schön. Wir hielten uns an den Händen und liefen lachend durch den Funkenregen, durch Lärm und Musik, vorbei an der Blaskapelle, vorbei an den tanzenden Menschen, über uns die Sterne. Fantastisch. Ist das nicht fantastisch, Susan? Oh, wunderbar. Einfach wunderbar. Wir befinden uns im Jahr 1938. Oh, weh. Es ist ein gutes Jahr. Noch nie in meinem Leben bin ich so vergnügt gewesen. Und die vielen Menschen hier, sie sind so sorglos und glücklich. Ein verwirrendes Bild. Und es geht so weiter, nicht wahr? Die ganze Nacht. Ich meine jetzt unsere Reise. Aber ja, ich habe genug Reisechecks für unser ganzes Leben. Amüsier dich. Vergiss alles. Sie werden uns nie finden. Nie? Nie. Wir gingen zu Plaza. Ein wundervoller Duft von frisch gebackenen Tortillas hing in der Luft. An den Kaffeetischen saßen Männer, hielten Biergläser in ihren braun gebrannten Händen und schauten dem Spektakel zu. Dann, als wir am Eingang des Cafés vorbeikamen, sah ich den Mann. Ein weißer Mann in einem makellos weißen Anzug. Mit blauer Krawatte und blauem Hemd. Er hatte ein schmales, sonnengebräuntes Gesicht. Sein Haar war blond und glatt. Er sah zu uns heraus. Bill? Was ist? Der Mann da. Was für ein Mann? Mein Gott, im Café. Ich hab keine Angst. Er hat nichts zu bedeuten. Aber Bill, siehst du denn nicht? Die vielen Päckchen Zigaretten. Türkische Zigaretten. Oh ja. Zigarrenkisten. Und Schachteln mit Eau de Cologne, die hat er auch. Sei ganz ruhig. Ich habe ihn schon heute Mittag auf der Plaza gesehen. Susan. Bill, er beobachtet uns. Sieh dich nicht um. Schau einfach so in die Menge. Er wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, hätten nicht die vielen Flaschen neben seinem Ellbogen gestanden. Eine dunkle Flasche mit Crème de Menthe, eine klare Flasche mit Wermut, eine bauchige mit Cognac und noch ein paar andere Flaschen mit verschiedenen Likören. Und vor ihm standen kleine, halbgefüllte Gläser, aus denen er abwechselnd nippte und genussvoll seine dünnen Lippen zusammenpresste. In seiner freien Hand qualmte eine dünne Havanna-Zigarre. Glaubst du, er gehört zu den Spürhunden? Sie können uns nicht gefolgt sein. Vielleicht doch. Bitte, Susan. Aber er kann uns doch unmöglich durch 200 Jahre zurückverfolgt haben, nicht wahr? Nimm dich um Gottes Willen zusammen. Bill. Und werd mir jetzt nicht ohnmächtig. Wir dürfen kein Aufsehen erregen. Ja, Bill. Gleich wird's dir wieder besser. Ja. Am besten, wir gehen jetzt einfach in das Café und trinken etwas. Ja. Direkt vor seinen Augen. Wenn er der ist, den wir in ihm vermuten, werden wir so seinen Verdacht zerstreuen. Nein, Bill, das kann ich nicht. Wir müssen es wagen. Komm jetzt. Wir stiegen die Stufen zum Café hinauf. Wo sind wir, dachte ich. Wer sind wir? Wohin gehen wir? Wovor fürchten wir uns? Ich sagte mir, du musst ganz von vorn beginnen. Du musst deinen gesunden Verstand zusammenraffen. Dein Name ist Anne Christen. Dein Mann heißt Roger. Wir sind im Jahr des Herrn 2125 geboren. Und wir lebten in einer Welt, die dem Bösen geweiht war. In einer Welt, die sich wie ein großes, schwarzes Schiff vom Gestade der Vernunft und der Zivilisation losgerissen hatte. Ein Schiff, das ein Nebelhorn in die Nacht hinein erschallen ließ und 3 Milliarden Menschen in den Tod führte, ob sie wollten oder nicht. Zum Sturz über den Rand der Erde in ein Meer von Wahnsinn. Was willst du trinken? Wie bitte? Nimm dich zusammen. Er starrt zu uns herüber. Das Läuten des Telefons. Damit hat es angefangen. Renés Anruf an jenem blauen Aprilmorgen des Jahres 2155. Anne? Ja? Hallo? Hier spricht René. Ach, René. Hast du schon gehört? Ich meine das von der Gesellschaft für Reisen in die Zeit. Ich verstehe nicht. Die machen Ausflüge in jede Zeit und an jeden Ort. Rom vor Christi Geburt, Waterloo bei Napoleons Niederlage. René, du machst doch Witze. Nein, Clinton Smith ist heute früh nach Philadelphia abgereist, ins Jahr 1776. Kostet natürlich einiges. Das ist doch Unsinn. Nein, Anne, ganz bestimmt nicht. Ich habe hier die Anzeige, hör zu. Wechseln Sie in Ihrem Urlaub nicht nur den Ort, sondern auch die Zeit. Rom und die Borgias. Die Gebrüder Wright bei Kitty Hawk. Reisen in die Zeit GmbH kleidet Sie zeitgemäß ein. Wir garantieren Ihnen die Beherrschung jeder Sprache, die Sie benötigen. Sie bewegen sich frei in jeder Zivilisation, ohne alle Schwierigkeiten. Ach. Wahrscheinlich steckt die Anzeige auch in deiner Rohrpost. Ich habe noch nicht nachgesehen. Tu das, Anne, es lohnt sich. Tom und ich wollen morgen ins Jahr 1492 abreisen. Was? Ist es nicht fantastisch? Ja, sicher. Ja, aber was sagt die Regierung zu diesen Reisen in die Zeit? Ja, die Polizei hat natürlich ein Auge drauf geworfen. Die Leute könnten sich ja womöglich dem Militärdienst entziehen und sich in der Vergangenheit verstecken. Jeder muss sein Hab und Gut an den Staat verpfänden als Garantie für seine Rückkehr. Schließlich haben wir Krieg. Na ja, der Krieg. Ich stand da wie betäubt. Und mit einem Mal wurde mir klar, dass dies unsere große Chance war. Die Chance, über die mein Mann und ich seit Jahren geredet, um die wir seit Jahren gebetet hatten. Wir liebten diese Welt des 22. Jahrhunderts nicht. Wie gern wären wir fortgelaufen. Roger von seiner Arbeit in der Bombenfabrik. Ich von meinen Bakterienkulturen. Aber wie? Vielleicht, dachte ich, vielleicht gelingt uns die Flucht. Die Flucht in die Jahrhunderte, in einen Dschungel von Jahren, wo sie uns nie finden und in eine Zeit zurückbringen könnten, in der man unsere Bücher verbrennt, unsere Gedanken zensiert, ständig aus Lautsprechern auf uns einschreit, uns verhaftet und uns mit Angst vor der Zukunft erfüllt. Und so waren Roger und ich in das Jahr 1938 zurückgereist. Hatten uns ein Zimmer in New York genommen, Theatervorstellungen genossen und den Anblick der Freiheitsstatue, die noch grün schimmernd im Hafen stand. Am dritten Tag hatten wir unsere Kleidung und unseren Namen gewechselt und waren nach Mexiko geflogen, um uns dort zu verbergen. Sieh nicht andauernd zu den Fremden rüber. Warum trinkst du nichts? Susan, was ist? Er muss es sein. Diese Zigarette. Zigaretten. Diese Zigarren. Diese Flaschen. Sie verraten ihn. Gut möglich. Bestimmt, Bill. Was dieser Mann da tut, das macht nur einer, der aus der Zukunft kommt und der seit Jahren nach Alkohol und Zigaretten geschmachtet hat. Erinnerst du dich an unseren ersten Abend in der Vergangenheit? Wir haben es genauso gemacht. Haben all die fremden Getränke gekostet. Sind wie die Narren von einem Geschäft ins andere gelaufen. In die Bars und in die Tabakläden. Bis uns übel war. Ja. Er blickt immer noch zu uns rüber. Vielleicht prüft er uns. Er prüft uns? Ja, ich bin fast sicher. Aber was, Bill? Was weiß ich? Unsere Haare, unsere Kleidung. Deinen Schmuck vielleicht. Den habe ich ausgetauscht. Oder einfach nur die Art, wie wir uns verhalten. Wie wir sitzen zum Beispiel. Verspann dich nicht, Susan. Sitz bequem. Du musst aussehen, als hättest du diese Mode dein ganzes Leben lang getragen. Wir hätten nie fliehen dürfen. Mein Gott. Er kommt zu uns rüber. Lass mich für uns beide reden. Der Fremde verbeugte sich vor uns. Schlug seine Hacken zusammen. Sehr leise. Dieses militärische Geräusch. Unmissverständlich wie jenes gewisse grässliche Klopfen um Mitternacht an der Wohnungstür. Mr. Roger Christen, Sie haben Ihre Hosenbeine nicht hochgezogen, als Sie sich hinsetzten. Sie sind an den Verkehrten geraten. Ich heiße nicht Chrysler. Christen. Ich bin William Travis. Und ich möchte wissen, was Sie meine Hosenbeine angehen. Verzeihung. Ich darf mich doch setzen. Wir wollen einmal annehmen, dass ich dachte, Sie zu kennen, weil Sie Ihre Hosenbeine nicht hochgezogen haben. Jedermann tut das hier. Andernfalls beuteln die Hosen rasch aus. Ich habe eine weite Reise hinter mir, Mr. Travis. Und ich sehne mich nach Gesellschaft. Mein Name ist Sims. Es tut uns leid, dass Sie sich einsam fühlen. Aber wir sind sehr müde. Wir wollen morgen früh nach Acapulco weiterfahren. Ein reizender Ort. Ich war gerade dort und habe mich nach ein paar Freunden umgesehen. Sie müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Ich werde Sie schon finden. Bill, ich habe... Oh, fühlt die Dame sich nicht ganz wohl? Gute Nacht, Mr. Sims. Nur noch eine Kleinigkeit. Mrs. Travis. 2155. Ich schloss die Augen. Der Boden schwankte unter meinen Füßen. Wer weiß, ob ich ohne Bills Hilfe je in unser Hotel zurückgefunden hätte. Einen Nerv hat der verdammte Kerl. Sitzt da, mustert uns von oben bis unten wie Tiere, raucht seine verflixten Zigaretten und schlürft seine Drinks. Den auf der Stelle umbringen sollen. Du besaß sogar die Frechheit, uns seinen richtigen Namen zu nennen. Sims, Chef der Geheimpolizei. Und die Sache mit meinen Hosenbeinen. Mein Gott, warum habe ich sie nur nicht hochgezogen, als ich mich setzte? Er musste ja denken, dieser Mann hat nie lange Hosen getragen. Er ist an Breeches und Uniformen gewöhnt. Ich könnte mich wundern, dass ich uns so verraten habe. Nein, Will, ich bin schuld. Es war mein Gang, diese ungewohnten hohen Absätze. Das hat ihn stutzen lassen. Und unsere Haarschnitte so neu, so frisch. Alles an uns ist so fremd und so ungewohnt. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Ja. Ich glaube, er ist noch nicht überzeugt, dass wir es sind. Noch nicht restlos überzeugt. Deshalb dürfen wir auch nicht vor ihm fortlaufen. Wir dürfen ihn nicht sicher machen. Was sollen wir tun? Nichts. Wir werden in aller Ruhe nach Acapulco fahren. Vielleicht ist er aber bereits sicher und spielt nur mit uns. Ich würde es ihm zutrauen. Er kann uns tagelang im Ungewissen lassen und über uns lachen. Er wird aber kein Aufsehen erregen wollen, nicht wahr? Ja, das wird er nicht wagen. Nein, er wird uns schon allein antreffen müssen, um uns mit seiner Zeitmaschine zurückzuschicken. Dann gibt es vielleicht eine Lösung. Woran denkst du? Ganz einfach. Wir werden nie mehr allein sein. Du meinst... Ja, Bill. Wir werden uns immer unter Menschen bewegen. Wir werden Märkte besuchen... In jeder Stadt, im Gästehaus des Bürgermeisters schlafen und den Polizeichef bezahlen, damit er uns schützt. Bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, Sims zu töten und zu entkommen. Um uns danach wieder neu einzukleiden. Vielleicht als Mexikaner. Still. Oh mein Gott. Er kommt. Er ist vorbeigegangen. Ja. Wir müssen mit allem rechnen. Mit allem. Ich weiß nicht, wie lange wir im dunklen Hotelzimmer gesessen und gewartet haben. Schweigend. Jeden Augenblick auf neue, schreckliche Schritte gefasst. Aber es kamen keine Schritte. Und kein Mr. Sims. Komm jetzt, Susan. Wir wollen versuchen zu schlafen. Noch ein Blick vom Balkon, ja? Warum? Bitte, Bill. Nur einen Blick. Das Feuerwerk war erloschen. Die Menschenmenge hatte sich zerstreut. Dunkel lag die Plaza vor mir. Ein Mann spielte draußen auf der Gitarre. Ich fing an, wieder Mut zu schöpfen. Das Gebäude dort, ist das eine Kirche? Ja. Ich habe schon oft wissen wollen, wie eine Kirche aussieht. Es ist so lange her, dass man bei uns welche sehen konnte. Wollen wir sie morgen besichtigen gehen? Natürlich. Aber komm jetzt endlich. Die Hasen mögen sich im Wald verbergen, aber ein Fuchs wird sie immer aufspüren. In dieser Nacht verfolgten mich schwere Träume. Ich streckte meine Hand aus und berührte fast das Jahr 2155. Ich fühlte meine Finger über die kalte Ferne der Zeit gleiten, wie über eine geriffelte Oberfläche. Ich hörte das dumpfe Dröhnen marschierender Stiefel, sah meinen Arbeitsplatz in der Fabrik der Zukunft, 50.000 Reihen Reagenzgläser mit Bakterienkulturen. Ich streckte meine Hand danach aus, nach den Gläsern mit Lepra, Pest, Typhus, Tuberkulose. Und plötzlich eine Explosion. Ich sah meine Hand verbrennen, zu einer Backpflaume zusammenschrumpfen. Ich fühlte mich von einer Erschütterung zurückgeworfen, so gewaltig, dass die Welt aus den Angeln gehoben wurde und stürzte. Alle Gebäude brachen ein und alle Menschen spien Blut. Riesige Vulkane, Maschinen, Winde, Lawinen versanken im Schweigen und ich erwachte, schweißgebadet, in meinem Bett in Mexiko, viele Jahre entfernt. Das Bett neben mir aber war leer. Bill? Bill? Bill, wo bist du? Hier, Susan. Ich wollte dich nicht wecken. Ich ging auf den kleinen eisernen Balkon und sah auf die Plaza hinab. Vor unserem Hotel hatte sich eine Menge Mexikaner versammelt. Sie drängten sich um einige Leute, die lebhaft schwatzend und rufend aus Lieferwagen und Personenautos mit roten Aufschriften kletterten. Bill, es sind Leute draußen. Reichst du mir das Badetuch? Was für Leute? Amerikanische Filmleute. Amerikaner? Wo? Vor dem Hotel. Sie packen ihre Geräte aus. Ich nehme an, sie wollen hier einen Film drehen. Klingt interessant. Es sind 7 oder 8 Leute. Ich glaube, wir reisen heute lieber noch nicht ab. Wir wollen versuchen, Sims einzulullen. Ja, lass uns zusehen, wie sie ihre Filme drehen. Es soll ja ein tolles Schauspiel gewesen sein, wie die früher ihre Filme gemacht haben. Die Ablenkung wird uns gut tun. Ablenkung? Mein Gott. Einen Augenblick lang hatte ich unter der strahlenden Sonne tatsächlich vergessen, dass irgendwo im Hotel ein Mann, anscheinend unaufhörlich zigarettenrauchend, auf uns wartete. Ich sah die 8 lauten, fröhlichen Amerikaner dort unten und hätte ihnen am liebsten zugerufen: Rettet mich, versteckt mich, helft mir, färbt mein Haar, meine Augen, steckt mich in fremde Kleider, ich brauche eure Hilfe, ich bin aus dem Jahre 2155. Aber die Worte blieben in meiner Kehle stecken. Die Funktionäre der Reise in die Zeit GmbH sind nicht leichtfertig. Bevor sie jemand auf die Reise schicken, legen sie ihm eine psychologische Sperre ins Gehirn. Man kann niemandem seine wahre Zeitrechnung oder seinen Geburtsort verraten. Auch die Zukunft kann man den Leuten aus der Vergangenheit nicht enthüllen. Die Zukunft muss vor dem Eingriff des Zeitreisenden geschützt werden. Selbst wenn ich es von ganzem Herzen gewünscht hätte, ich hätte niemandem dieser glücklichen Leute dort unten auf der Plaza erzählen können, wer ich war oder in welch schrecklicher Lage ich mich befand. Was ist? Wollen wir jetzt frühstücken gehen? Ja, gut. Wir sollten versuchen, in der Nähe der Filmleute einen Platz zu finden. Das Frühstück wurde in einem sehr weiträumigen Speisesaal serviert. Der Saal war voller Touristen. Auch die amerikanischen Filmleute waren da, 4 Männer und 4 Frauen. Lachend und scherzend schoben sie sich Stühle an einem Tisch zurecht. Wir setzten uns in ihre Nähe und ich spürte die Wärme und den Schutz, den sie boten. Selbst noch, als Mr. Sims die Treppe zur Hotelhalle herunterkam, mit sichtlichem Genuss seine türkische Zigarette paffend. Er nickte uns von Weitem zu. Und ich nickte zurück. Denn hier in der Gegenwart von 8 Filmleuten und den Touristen konnte er uns nichts anhaben. Ich glaube, diese Schauspieler könnten uns sehr helfen. Woran denkst du? Vielleicht könnte ich 2 von ihnen kaufen. Ihnen erklären, es sei ein Scherz. Stecken sie in unsere Kleider, lassen sie wegfahren, sodass sonst sie nicht erkennen kann. Ich fürchte, er wird bald merken, dass er die falsche Spur verfolgt. Wenn die beiden ihn nur für ein paar Stunden fortlocken könnten, würden wir es inzwischen bis nach Mexico City schaffen. Er bräuchte Jahre, um uns dort zu finden. Hallo, was sehe ich? Amerikanische Touristen. Die Mexikaner stehen mir schon bis zum Hals. Ich könnte euch küssen. Hallo. Guten Morgen. Kommen Sie, essen Sie mit uns. Trübsal braucht Gesellschaft. Ich bin Trübsal, dies ist Miss Schwermut. Und dies sind Mr. und Mrs. Wie hassen wir Mexiko? Wir alle hassen Mexiko. Aber wir müssen hier ein paar Probeaufnahmen für einen grässlichen Film drehen. Der Rest unserer Leute kommt morgen. Ich heiße Joe Melton, bin der Regisseur. Kommt, sitzt euch zu uns. Verschönt unsere Wunde und haltet uns auf. Warum lacht ihr? Bin ich etwas spaßig? Nein, nein. Kommt rüber, da ist genug Platz. Wunderbar. Wir setzten uns an den Tisch der Amerikaner. Mr. Sims starrte ärgerlich zu uns herüber. Ich konnte nicht anders, ich schnitt ihm eine Grimasse. Mr. Sims aber schlängelte sich zwischen den Tischen zu uns durch. Mr. und Mrs. Travis, ich dachte, wir wollten allein miteinander frühstücken. Tut mir leid, Mr. Sims. Schätzen Sie sich, Kumpan. Jeder Freund von diesen beiden ist auch mein Freund. Ah, da kommt ja schon das Frühstück. Schinken und Spiegelei. Also, dann mal ran. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Sie etwa nicht? Ich bin Sprungfedermatratzen nicht gewöhnt. Aber dafür gibt es Entschädigung. Ich habe die halbe Nacht gewacht und unbekannte Zigaretten und Speisen probiert. Sonderbar. Faszinierend. Eine ganz neue Gefühlsskala, die diese altertümlichen Laster einem eröffnet. Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen. Immer dieses Theaterspiel. Das nützt Ihnen aber nichts. Genauso wenig wie dieser Kniff, sich unter die Menge zu mischen. Sie verstehen wirklich nicht. Ich werde Sie früh genug erleben. Meine Geduld ist nahezu unerschöpflich. Schauen Sie, will dieser Bursche Ihnen vielleicht Schwierigkeiten machen? Keine Sorge, Mr. Melton. Ist alles in Ordnung. Ein Wort von Ihnen und er fliegt. Hey, wo habt ihr den Whisky versteckt? Er soll unsere neuen Freunde von uns halten. Kleiner Trinker morgen kann nicht schaden, oder? Danke, Mr. Melton. Joe, sagen Sie einfach Joe. Ich heiße Susan und mein Mann William. Bill. Das ist mir gefallen. Ein guter amerikanischer Name. Keine spanische Zungenbrecherei. Also, auf Amerika, Bill. Cheers. Und zum Teufel mit diesem verdammten Mexiko. Wir wollen zur Sache kommen, Mr. Davis. Ich habe Ihnen einen ganzen Monat durch Städte und Ortschaften nachspüren müssen, bis ich Sie fand. Und den ganzen gestrigen Tag habe ich gebraucht, um mich von Ihrer Identität zu überzeugen. Wenn Sie freiwillig mitkommen und weiter an der Superwasserstoffbombe arbeiten wollen, kann ich vielleicht erreichen, dass Sie ohne Strafe davonkommen. Von Physik redet dieser Bursche beim Frühstück? Überlegen Sie sich. Sie können nicht entkommen. Wenn Sie mich töten, werden andere Sie verfolgen. Wir wissen immer noch nicht, wovon Sie reden, Mr. Simpson. Lassen Sie das. Benutzen Sie Ihren Verstand. Sie wissen, dass wir Sie nicht einfach davonlaufen lassen können. Andere Leute aus unserer Zeit haben vielleicht dieselbe Idee und tun, was Sie getan haben. Wir brauchen aber Menschen. Um Ihre Kriege zu führen. Bill. Schon gut, Susan. Wir wollen in seiner Sprache mit ihm reden. Wir haben keine Chance. Ausgezeichnet. Wirklich. Sie beide sind unglaublich romantisch gewesen, dass Sie geglaubt haben, vor Ihren Pflichten weglaufen zu können. Pflichten? Vor dem Grauen sind wir weggelaufen. Unsinn. Nur ein Krieg. Worüber redet ihr Burschen eigentlich? Nur über den Krieg im Allgemeinen. Ich hätte es Milton so gern erzählt. Aber wir konnten nur in allgemeinen Redensarten sprechen, wie Sims und Bill jetzt. Mir erlaubte die psychologische Sperre in unserem Gehirn nicht. Die halbe Welt von Pestbomben getötet. Ich verstehe kein Wort. Unsere Menschen nehmen es ihnen sehr übel, dass sie sich auf einer tropischen Insel verstecken, während sie selbst in den Abgrund der Hölle stürzen. Der Tod liebt den Tod, nicht das Leben. Ein Sterbender findet Trost in dem Gedanken, dass andere mit ihm sterben. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht allein verheizt und ins Grab geworfen wird. Ich bin der Wächter ihres Kollektivunwillens gegen sie beide. Je länger sie mich warten lassen, umso schlimmer wird es für sie werden. Wir brauchen sie für das Bombenprojekt, Mr. Travis. Später, wenn wir sie mit Gewalt holen müssten, werden wir sie zur Arbeit zwingen. Und wenn sie die Aufgabe gelöst haben, werden wir eine Anzahl komplizierter neuer Erfindungen an ihnen ausprobieren, mein Lieber. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Mr. Sims. Ich komme mit Ihnen zurück, wenn meine Frau hier leben darf. Sicher und fern diesen Krieg. Gut. Angenommen. Wir treffen uns in 10 Minuten auf der Plaza. Sie holen mich mit Ihrem Wagen ab. Wir fahren zu einem einsamen Platz auf dem Lande. Ich werde veranlassen, dass die Zeitmaschine uns dort aufnimmt. Nein, lass, Susan, es ist abgemacht. Noch etwas, Mr. Sims. Letzte Nacht hätten Sie in unser Zimmer eindringen können und uns entführen können. Warum haben Sie es nicht getan? Wollen wir einmal annehmen, dass ich mich amüsiert habe? Ich gebe nur äußerst ungern diese wunderbare Atmosphäre auf. Diese Sonne, diesen Urlaub. Nur mit Bedauern lasse ich den Wein und die Zigaretten zurück. Oh, wie ich es bedauere. In 10 Minuten also, auf der Plaza. Ihre Frau steht unter unserem Schutz und darf hier bleiben, solange sie will. Verabschieden Sie sich jetzt. Da geht unser Mr. Großmaul. Hey, da weint ja jemand. Frühstück ist nicht die richtige Zeit zum Weinen. Ich stand auf dem Balkon unseres Zimmers und sah auf die Plaza herab. Mr. Sims saß dort mit gekreuzten Beinen auf einer zierlichen Bank. Er biss die Spitze einer Zigarre ab und zündete sie an. Ich hörte das Brummen eines Motors und weit hinten am Ende der Straße kam Bill mit seinem Wagen über das leicht abschüssige Pflaster herabgefahren. Der Wagen wurde schneller und schneller. Hühner flatterten vor ihm auf. Mr. Sims nahm seinen weißen Panama-Hut und betupfte seine rosige Stirn, setzte den Hut wieder auf und erblickte den Wagen. Das Auto knallte donnernd gegen die niedrige Einfassung der Plaza, machte einen kleinen Satz, sauste über den Ziegelboden auf die grüne Bank zu, wo Mr. Sims seine Zigarre fallen ließ und die Hände in die Luft warf. Der Körper von Mr. Sims kreiselte wild in der Luft und schlug dumpf auf den Boden. Leute rannten hinzu und umringten Bill, der offensichtlich unverletzt aus dem Wagen stieg. Noch zitternd am ganzen Leib verließ ich den Balkon. 3 Stunden später erhielt ich die Nachricht, dass ich Bill im Bürgermeisteramt abholen könnte. Wirst du noch einmal zum Bürgermeister müssen? Nein. Wir haben es wieder und wieder durchgesprochen. Es war ein Unfall. Ich habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Es war schrecklich, Bill. Ganz schrecklich. Ich habe sogar vor Ihnen geweint. Gott weiß, wie sehr ich meiner Erleichterung abreagieren musste. Mir war wirklich zum Weinen zumute. Es war furchtbar, Sims zu töten. Und du wirst nicht vor Gericht müssen. Sie glaubten mir. Es war ein Unfall. Es ist alles vorbei. Wohin werden wir fahren? Nach Mexico City? Mal sehen. Der Wagen ist noch in der Werkstatt. Heute Nachmittag um 4 Uhr soll er fertig sein. Dann machen wir uns so rasch wie möglich aus dem Staub. Was glaubst du, hat Sims allein gearbeitet? Ich weiß nicht. Werden wir verfolgt werden? Jedenfalls werden wir einen kleinen Vorsprung haben. Hey, Bill! Da kommen unsere amerikanischen Freunde. Mit ihrer ganzen Ausrüstung, wie es scheint. Ich habe gehört, was geschehen ist. Wie schrecklich. Wollen Sie sich ein wenig ablenken? Wir machen am Ende der Straße ein paar Probeaufnahmen. Wenn Sie zusehen wollen, sind Sie willkommen. Oh, gern. Es wird uns bestimmt gut tun. Wir standen auf der mit Kopfstein gepflasterten Straße, während die Filmkameras aufgestellt wurden. Ich blickte die Straße hinunter, die in die Ferne führte, auf die Landstraße nach Acapulco und an das Meer. Und ich dachte, wir werden immer unterwegs sein. Nie mehr allein. Immer in der Menge reisen, uns auf Märkten und in Hotelhallen drängen, Polizisten bestechen, dass sie unseren Schlaf bewachen, die Türen doppelt verschließen. Aber nie wieder allein. Immer in Angst. Der Nächste, der an uns vorbeigeht, könnte ein anderer Sims sein. Wir werden nie wissen, ob wir die Spürhunde überlistet und abgeschüttelt haben. Ton ab! Ton läuft! Hast du jemanden Verdächtigen gesehen? Kamera läuft! Und nein. Action! Wie spät ist es? 3 Uhr. Der Wagen muss bald fertig sein. Die Filmaufnahmen waren um 3:45 beendet. Wir gingen alle zum Hotel zurück. Bill blieb bei der Garage stehen und ging hinein. Sein Gesicht sah besorgt aus, als er wieder herauskam. Was ist los, Bill? Der Wagen wird erst um 6 Uhr fertig sein. Bestimmt nicht später. Er wird fertig sein. Mach dir keine Sorgen. In der Hotelhalle sahen wir uns nach alleinreisenden Männern um. Nach Männern, die an Sims erinnerten. Männern mit frischem Haarschnitt und zu viel Zigarettenrauch und Duft nach Eau de Cologne um sich. Aber die Halle war leer. Es war ein langer, anstrengender Tag. Hätte jemand Lust, ihn ein wenig zu begießen? Na, wie ist es mit Ihnen, Bill? Warum nicht? Und Sie, Susan? Ein Gläschen vielleicht. Bravo. Lass uns auf mein Zimmer gehen. Da sind wir ungestört und zu trinken ist auch genug da. Achte auf die Zeit. Ja, natürlich, Bill. Wir drängten uns alle in Mr. Meltons Zimmer und das Gelage begann. Aber eine wunderschöne Dame. Wie geschaffen für den Film. Danke, Mr. Melton. Joe. Natürlich, Joe. Danke. Ich meine es ernst. Wenn Sie wollen, würde ich sogar Probeaufnahmen von Ihnen machen. Von mir? Ja, Sie gefallen mir, Susan. Ich könnte einen Filmstar aus Ihnen machen. Und mich nach Hollywood bringen. Ja, jetzt verschwinden wir hier aus Mexiko. Darauf können Sie sich verlassen. Das klingt wunderbar. Wir würden unsere Umgebung, die Kleider, den Aufenthaltsort und vielleicht sogar den Namen wechseln. Und wir würden zusammen mit 8 anderen Leuten reisen. Ein guter Schutz gegen jede Einmischung der Zukunft. Ich sah Bill an, der zustimmend nickte. Ich spürte die prickelnde Wirkung des Champagners und ich fühlte mich gut und geborgen. Und zum ersten Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Für welchen Filmstoff wäre meine Frau denn geeignet? Ja. Am liebsten würde ich eine spannende Geschichte mit ihr drehen. Die Geschichte eines Ehepaars, wie sie es sind. Weiter? Ein Film vielleicht, der vom Krieg handelt. Vom Krieg? Ja. Die Geschichte eines Mannes und einer Frau. Und dieser Mann und seine Frau werden von einem schrecklichen Krieg bedroht. Von Superwasserstoffbomben, Zensur und Tod. Aber, und hier liegt die Pointe, die beiden fliehen in die Vergangenheit. Verfolgt von einem Mann, den sie für grundschlecht halten. Der ihnen aber nur ihre Pflichten klar machen will. Das ist natürlich erst einmal aus dem Stegreif, Sie verstehen schon. Joe, Ihre Geschichte gefällt mir nicht. Oh, sie ist noch nicht zu Ende, Bill. Sie gefällt mir ganz und gar nicht. Dieses Ehepaar begibt sich in den Schutz einer Gruppe von Filmleuten, denen es glaubt, vertrauen zu können. Sicherheit in der Menge, nennen sie das. Ah, dieser Champagner ist gut. Also, dieser Mann und diese Frau scheinen nicht zu begreifen, wie wichtig sie für die Zukunft sind. Würde das nicht einen wunderbaren Film abgeben, Susan? Ja. Meinen Sie nicht auch, Bill? Noch einen Schluck Champagner für unsere Gäste. Schnell, Susan, zur Tür. Geben Sie sich keine Mühe. Sie ist verschlossen, Bill. Rücken Sie den Schlüssel raus, Melton. Was soll das, Bill? Den Schlüssel, Melton, oder ich schieße. Die Pistole wird Ihnen nicht weiterhelfen. Begreifen Sie doch endlich. Kommen Sie mir nicht zu nah. Leute, ran, an die Arbeit. Hilfe! Hilfe! Bitte, wir wollen die Sache nicht noch schlimmer machen. Der Hoteldirektor. Öffnen Sie auf der Stelle. Beeilung, Leute. Wir müssen fort. Lassen Sie mich hinein oder ich rufe die Polizei. Schnell, die Kamera. Gut so. Leer. Das Zimmer ist leer. Das ist doch nicht möglich. Eben sind Sie noch da gewesen. Sehen Sie, Herr Direktor, hier. Ich habe Sie hineingehen sehen. Ich habe Ihre Stimmen gehört. Und jetzt verschwunden. Im Schrank, Herr Direktor. Einfach verschwunden. Die vielen Flaschen, sehen Sie nur. Süßweine, Liköre, Champagner. Wir haben Ihren Bericht gehört. Sie haben alles gesagt? Alles? Nichts verschwiegen? Nichts. Das heißt... Ja? Im letzten Augenblick... Wir hören. Als der blaue Lichtstrahl aus der Kamera herausschoss und den ganzen Raum erfüllte, in diesem winzigen Augenblick, als einer nach dem anderen verschwand, Bill... Sprechen Sie weiter. In diesem Augenblick sah ich draußen vor dem Fenster das grüne Land. Die purpurnen und blauen und gelben und karminroten Wände. Das Kopfsteinpflaster. Einen Mann, der auf einem Esel in die warmen Hügel hinausritt. Einen Orangensaft trinkenden Jungen, einen Mann, der mit einer Gitarre im kühlen Schatten eines Baumes auf der Plaza stand. Und weit weg, weit, weit weg, glaubte ich, das Meer zu sehen. Das Meer. Ich spürte die Wogen über mich rollen und mich mit sich nehmen. Unterzeichnen Sie das Protokoll, Mrs. Anne Christen. Das war Hasenjagd, ein Kriminalhörspiel von Erwin Neuner nach der Erzählung Der Fuchs und die Hasen von Ray Bradbury. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Mit Angelika Winkler, Thomas Holländer, Dominik Horwitz, Werner Eichhorn, Christian Redl, Harald Pages und Steffen Krause. Regie Stefan Dutt. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1993.